3. Satzteile und Sätze als Wörter lernen. Sprechen Sie laut nach. Ich hätte gern Brötchen. Ich hätte gern 2 Brötchen. Für mich bitte Käse. Für mich bitte 200 Gramm Käse. Geben Sie mir bitte Milch. Geben Sie mir bitte 1 Liter Milch. Haben Sie Brot? Haben Sie noch Brot? Ich nehme Äpfel und Bananen. Ich nehme 1 Kilo Äpfel und 2 Bananen. Ich hätte gern Saft. Ich hätte gern eine Flasche Apfelsaft. Was kosten Äpfel? Was kosten diese Äpfel? Wie viel kostet 1 Kilo Tomaten? Wie viel kostet heute 1 Kilo Tomaten? Was kostet das Hähnchen? Was kostet das Hähnchen? Was macht das? Was macht das zusammen?